На Smädchen von Bora Bora, Augen so wild wie das Meer. Sie ist meine Pandora, doch lieb ich sie so sehr. Sie hat mich verzaubert, barfuß stand sie da. Sie hatte nichts, doch war sie reich, wir waren uns so nah. Sie steigt den Regenbogen hinab zum goldenen Strand. Mit ihr an der Lagune, zwischen Orchideen und Sand. Das Mädchen von Bora Bora, Augen so wild wie das Meer. Sie ist meine Pandora, doch lieb ich sie so sehr. Das Mädchen von Bora Bora, Augen so wild wie das Meer. Sie ist immer für mich da, ich liebe sie so sehr. Es war der Moment, ich wusste immer, ich werd sie verlieren, durch den Ozean getrennt. Sehen den Regenbogen, Bora Bora nur du. Mit dir an der Lagune, wir schauen den Barracudas zu. Das Mädchen von Bora Bora, meine Pandora, doch lieb ich sie so sehr. Das Mädchen von Bora Bora, Augen so wild wie das Meer. Sie ist immer für mich da, ich liebe sie so sehr. Das Mädchen von Bora Bora, Augen so wild wie das Meer. Meine Pandora, doch lieb ich sie so sehr. Das Mädchen von Bora Bora, Augen so wild wie das Meer. Sie ist meine Pandora, doch lieb ich sie so sehr. Das Mädchen von Bora Bora, Augen so wild wie das Meer. Sie ist immer für mich da, ich liebe sie.